Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag, 16 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Heute in der Sendung. In Berlin hört ihr uns auf der 88,4 und in Brandenburg auf der 90,7, also in Teilen Brandenburgs, vor allen Dingen in Potsdam. In anderen Teilen könnt ihr uns, soweit ich weiß, leider nicht empfangen. Aber wer auch immer uns hören kann, herzlich willkommen. Markus begrüßt euch hier zu einer neuen Sendung von Radioaktiv Berlin. Und die ist ganz anders, als wir sie geplant haben, überschattet von Corona und den Unmöglichkeiten des öffentlichen Lebens hier in dieser Stadt. Ich will jetzt gar nicht auf die Virenlage dieser Erkältungskrankheit eingehen, denn das machen andere sehr ausführlich. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf konkrete Kämpfe, Auseinandersetzungen, soziale Bewegungen, Gefangenensolidarität. Wir wissen, in Italien ist es sehr, sehr schwer für Angehörige, Solidarität mit ihren aufständischen Angehörigen auszuüben, die dort in den Gefängnissen revoltieren. In 35 italienischen Knästen wehren sich Gefangene gegen Ermordung und mieseste Haftbedingungen, etwas, was von der europäischen Presse, wenn überhaupt, nur am Rande behandelt wird und scheinbar in Berlin kein Mensch zu irgendwelchen Aktivitäten veranlasst. In abgeschwächter Form kennen wir diese Beispiele auch aus Spanien und Portugal, auch dort derzeit Gefangenenkämpfe, Hungerstreiks, vor allen Dingen in spanischen Gefängnissen. Das ist aber leider auch heute hier kein Thema in dieser Sendung, das müssen wir unbedingt an anderer Stelle nachholen. Wir wollten eigentlich in dieser Woche einiges zu der Infotour von Johanna Fernandez aus den USA über Mumia Abu-Jamal erzählen, aber warum das nicht möglich ist bzw. anders erzählt werden muss, das ist heute Gegenstand dieser Sendung. Wir haben am vergangenen Montag ein längeres Gespräch mit einer der Organisatorinnen dieser Rundreise vom bundesweiten Free Mumia Netzwerk aufgenommen. Das hört ihr heute in der Sendung. Ein paar Hintergrundinformationen und, was wir auch für sehr gelungen halten, im Hinblick auf anstehende Castor-Atommülltransporte, hat das Radio gegen alles, Kolleginnen und Kollegen hier von uns im freien Radio, Kalendertageblätter für jeden Tag veröffentlicht und davon werden wir heute einige hören, um uns inspirieren zu lassen, was denn schon mal gegen die Atommüll passiert ist und die Atomindustrie und was vielleicht auch wieder möglich ist. Bring out your dead. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Ja, herzlich willkommen heute hier auf einer sehr speziellen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Die Stadt sieht sehr grau aus und das meine ich nicht vom Wetter. Es ist leer, die Leute haben Angst. Der Staat bedroht Menschen, die sich versammeln wollen. Er bedroht Veranstalterinnen. Viele haben geschlossen. Über den Sinn und Zweck dieser Maßnahmen gibt es große Uneinigkeit. Trotzdem wird es einfach gemacht. Denn die Angst scheint alles zu überlagern, was ansonsten an Grundrechten und dem Empfinden für Freiheit in dieser Stadt übergeblieben ist. Uns bleibt aber hier noch die Radiofrequenz, um zumindest darüber mal nachzudenken. Und wir tun das vor einem speziellen Hintergrund, denn wir hatten in der letzten Sendung vor 2 Wochen ja auf die Infotour von Johanna Fernandez aus den USA hingewiesen. Sie wäre dieser Tage kreuz und quer durchs Land gefahren, morgen wäre sie auch in Berlin gewesen, um über Mumia Abu-Jamal und die neuesten juristischen Entwicklungen in seinem Fall zu berichten. Ich sag's gleich vorweg, Johanna konnte gar nicht losfliegen, denn die Einreisestopps aus Europa, die kamen einen Tag bevor sie hätte fliegen wollen oder müssen, um diese Tour zu machen. Und es war klar ab diesem Zeitpunkt, dass sie nicht wieder nach Hause zurückgekommen wäre oder nur mit sehr langer Quarantänezeit. Eine Tatsache, die für sie den Jobverlust und Obdachlosigkeit bedeutet hätte. Und so sagten ihr viele Leute aus der Frimumir-Bewegung, sie solle bitte zu Hause bleiben und man würde die Veranstaltung über Internet und Beamer-Technik trotzdem durchführen. Die erste davon fand auch statt an der vergangenen Woche, am Freitag, den 13. in Heidelberg. Ich habe nachher ein Gespräch mit einer der Menschen, die da zugegen waren, hier in der Sendung. Sie hat das Gespräch haben wir bereits vergangenen Montag aufgezeichnet, also einige Sachen, die wir da in Bewertung oder auch Aussichten im weiteren Tourverlauf getroffen haben, die haben sich inzwischen leider überholt, denn inzwischen ist klar, keine weitere dieser Veranstaltungen wird stattfinden können, weder in Hannover, noch in Frankfurt am Main, noch in Chemnitz, noch morgen in Berlin, in Nürnberg oder in München. Grund ist überall, dass die staatlichen Einschränkungen, die ja in Bayern zum Beispiel ganz massiv sind, aber auch in anderen Regionen, es den Veranstalterinnen unmöglich gemacht haben, irgendwelche Räumlichkeiten noch zu behalten und diese Veranstaltung durchzuführen. Denn es gab durchaus viele Menschen, die gesagt haben, mir ist es wert, auf so eine Veranstaltung zu gehen und auch die durchzuführen. Aber es wurde schlichtweg verboten und es wurde auch überhaupt nicht in Erwägung gezogen, dass man vielleicht mit Schutzmaßnahmen oder genügend Abstand und so weiter das hätte machen können. Egal, es ist jetzt hinüber. Wir werden gleich dieses Gespräch mit Annette Schiffmann hören hier in der Sendung. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es inzwischen Ankündigungen von verschiedenen Mumia-Gruppen gibt, also im bundesweiten Free-Mumia-Netzwerk, dass sie eine Online-Veranstaltung mit Johanna Fernandez vorbereiten wollen. Das ist nicht ganz einfach dieser Tage, denn diese Livestreamings, auf die viele zugreifen können, die kosten inzwischen eine Menge Geld. Das ist der Preis in den letzten Tagen rapide gestiegen, wer sich solche Netzwerke anschaut oder solche Provider. Und sie arbeiten an einer Lösung und sobald die bekannt ist, das wird jetzt nicht sofort in den nächsten Tagen passieren, aber vermutlich in den nächsten Wochen, dann werden wir hier darüber auch berichten und allen interessierten Hörerinnen und Hörern sagen, wie sie an diesem Event beiwohnen können. Ja, ansonsten haben wir in der Sendung hier auch immer den Demo-Ticker oder auch die Veranstaltungshinweise. Wir sparen uns diese Woche diese Rubrik einfach mal komplett. Interessierte können natürlich nach wie vor auf www.stressfaktor.squad.net schauen. Aber es ist dermaßen unwahrscheinlich, dass irgendeine der Termine, die wir heute vielleicht hier ansagen würden, in naher Zukunft auch stattfindet, dass es einfach keinen Sinn macht. Die Welt liegt unter dem Corona-Schleier an merkwürdigen Maßnahmen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Werden wir jedes Tag aufs Neue überrascht, was da noch möglich ist. Ja. Eigentlich hätte in dieser Woche eine Tournee stattfinden sollen, eine Infotour von Johanna Fernandez, der Sprecherin der Verteidigung von Mumia Abu-Jamal, dem gefangenen Journalisten, der seit fast 40 Jahren in den USA im Knast sitzt für einen untergeschobenen Polizistenmord. Das kann leider so nicht stattfinden. Allerdings hat es schon eine erste Veranstaltung noch gegeben, und zwar in der vergangenen Woche in Heidelberg. Ich habe jetzt hier am Hörer Annette Schiffmann von der Mumia-Gruppe aus Heidelberg. Hallo, Heidelberg. Hallo, Annette. Hallo, Markus. Und Annette, erzähl uns doch mal, wie ist das letzte Woche bei euch gelaufen? Und natürlich auch, werden wir dann noch drauf zu sprechen kommen, was Johanna euch da erzählt hat. Ja, es war passend zu diesen ungewöhnlichen Zeiten ein sehr ungewöhnlicher Vorlauf. Wir waren ja groß annonciert im Deutsch-Amerikanischen Institut mit deren sehr großer Unterstützung. Und das DAI, so heißt es abgekürzt, war aufgrund der ganzen Maßnahmen der Stadt dann gezwungen, uns am Tag vorher abzusagen, weil sie alle Veranstaltungen abgesagt haben. Wir, Stress, Panik, nicht Panik, aber Aufregung, oh Gott, was tun? Und wir haben dann von anderer Seite das hervorragend freundliche Angebot bekommen, in einem privaten Rahmen unser Treffen stattfinden zu lassen. und haben dann dort Johanna als Live-Zuschaltung Achso, dazu die ist geholt. nicht gekommen, ja. Oh ja, ich muss noch sagen, genau, weil die Ereignisse überstürzen sich, ist für uns schon eh selbstverständlich. Am Mittwochabend noch hatten wir mit ihr gesprochen über Videokonferenz und sie war völlig frohgemut, dass sie kommt und nein, sie macht sich keine Sorgen und ja, sie will das unbedingt machen. Und am Donnerstag ist sie dann aufgewacht mit der Nachricht, dass der Präsident der Vereinigten Staaten einen Einreisestopp verhängt hat. King Donald der Erste. King Donald der Erste. Und so absurd er vorher agiert hat, so panisch war er dann auf einmal. Jedenfalls haben wir innerhalb weniger Stunden dann doch gemeinsam herausgefunden, dass es keinen Sinn macht, wenn sie kommt, weil zwar hätte sie ausfliegen können, aber niemand konnte uns sagen, wie das mit der Wiedereinreise geht. Und dann haben wir hurtig beschlossen, dass wir auf digital umschalten. Das heißt, dass sie die Veranstaltung über Internet jetzt mit den Leuten macht vor Ort. Ja, sie hat sich ja extra für diese Woche an ihrer Uni freigenommen. Und mal unabhängig davon, was dort jetzt alles sowieso läuft, wissen wir nicht. Jedenfalls hat sie diese Zeit und sie hat sie uns zur Verfügung gestellt. Jetzt ist Vielleicht noch sie mal kurz, bevor wir auf das, was sie erzählt hat, zu sprechen kommen, noch mal zur Person. Johanna Fernandez, ich hatte es eingangs gesagt, ist die Sprecherin der Verteidigung von Mumia Abu-Jamal. Kannst du uns etwas mehr Hintergrund zu ihr erzählen? Ja, Johanna ist, wohnt in, lebt schon immer in New York. Sie ist Teil des Verteidigungsteams und bevor sie das geworden ist, hat sie schon vor 15 oder inzwischen 16 Jahren angefangen, Mumia zu besuchen, weil sie von ihm gehört und gelesen hatte und so tief beeindruckt war. Und daraus hat sich eine sehr enge Freundschaft entwickelt. Sie ist Dozentin, also Professorin für internationale Geschichte an der Baruch University in New York. Und sie hat ein sehr schönes Buch über die Young Lords geschrieben. Das ist die sozusagen die unbekannte Geschwisterorganisation der Black Panther Party Und gewesen. unbekannt aus heutiger Sicht, weil sich die Menschen nicht mehr daran erinnern. Unbekannte. Ja. Damals waren sie ja relativ sichtbar und sehr bekannt Ja. in den 70er Genau. Jahren. Ja. Und dann ist das Wissen untergegangen und jetzt hat sie ihr Buch veröffentlicht und das ist sehr schade, weil das hätte sie mitgebracht, jetzt wäre uns alles anders geworden. Ja, okay, also sie konnte nicht fliegen und ihr habt euch dann in einem Ausweichraum versammelt und habt sie online euch zu Gesicht und zu Gehör gebracht, sozusagen. Was hat sie denn erzählt? Ja, Johanna hat einen sehr komprimierten Vortrag gehalten. Sie hat vorher gefragt, was wollt ihr überhaupt wissen? Wer sitzt hier? Wie tief muss ich, wie weit muss ich ausholen? Und nachdem klar war, alle Anwesenden waren mehr oder weniger mit der Geschichte Mumias vertraut, hat sie trotzdem eine sehr komprimierte Zusammenfassung gegeben in, ich denke, knapp 50 Minuten über die Geschichte seines Falls und wie die in die politischen Verhältnisse der USA einzubetten ist. Das war sehr spannend, sowohl im Hinblick auf die juristischen Das Feinheiten. ist ja eine Menge los im Augenblick, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, Hat auch wir zu hatten deinen viel. Bruder in der vergangenen Woche, nee, vor 2 Wochen hier schon in der Sendung, der hat uns sehr viel zu den juristischen Details erzählt. Sorry, ich hatte dich unterbrochen. Erzähl bitte weiter, was hat sie. Alles gut. Ja, das war eben ein, ich fand den Vortrag insofern auch sehr erstaunlich, als sie ihn völlig frei gehalten hat, zugeschnitten auf das direkt anwesende, das online anwesende Publikum. Sie hat die komplizierten Details des Falls so beschrieben, dass man sie verstehen kann und das ist wahrlich nicht so einfach. Und sie hat es eingebettet in die politische Entwicklung und Situation in den USA. Das war nochmal extra spannend. Ja, und also ich, denke mal, auf die juristischen Details müssen wir vielleicht jetzt gerade nicht so eingehen. Klar ist, Mumias Verfahren ist genau von dem Gericht angehalten worden, was in der letzten Rechtsprechung vor einem knappen Jahr für schuldig befunden worden ist, voreingenommen gegen ihn gehandelt zu haben. Ja, es gibt Leute, die beschreiben das detaillierter oder auch als Kafkaesk zusammengefasst, diese Situation. Aber ich meine, es gibt ja Interessensgruppen. Die Justiz in den USA ist ja noch viel stärker als hier oder viel offener als hier unter dem Einfluss politischer Interessen, weil ja Richtermandate als auch Staatsanwaltsmandate gewählte Ämter sind und nicht Beamtenstatus haben, so wie das bei uns ja teilweise ist. Und diese Richter oder diese Staatsanwälte dann ja auch ihrer jeweiligen Klientel und ihren Geldgebern in ihrem Wahlkampf sich verbunden fühlen. Ich weiß von dem, was ich aus Vorgesprächen mitbekommen habe, dass sie insbesondere auf die Rolle der Fraternal Order of Police und ihre Entstehungsgeschichte eingegangen ist. Denn die Fraternal Order of Police, das ist ja eigentlich die Lobbyorganisation rechter Polizisten, die ein Hauptinteresse daran verfolgt, Mumia Abu-Jamal nach knapp 40 Jahren Knast noch immer gefangen zu halten. Kannst du uns vielleicht nochmal erzählen, wie es zur Entstehung dieser Organisation kam? Naja, dazu hat sie auch in einem Extra-Statement nochmal ausgeholt. Und die Kurzfassung ist, dass die Fraternal Order of Police mehr oder weniger unmittelbar aus der Geschichte des Ku Klux Klan hervorgegangen ist, was nochmal sehr gruselig zu hören war in dieser Komprimiertheit und ein extra Lichter drauf wirft, welches Geisteskind die Leute sind, die sich da organisieren. Und sie ist der größte Zusammenschluss von Polizeikräften weltweit, kann man sagen. Und es ist nicht, wie oft übersetzt wird, eine Gewerkschaft, sondern es ist, was wir nennen würden, eine Bruderschaft, eine obskure Vereinigung, eine Standesvereinigung, wo sich rechtes und rassistisches Gedankengut sammelt. Also nicht jeder Polizist ist da drin, aber die da drin sind, wenn sie nicht dem Gruppendruck folgen, höchstwahrscheinlicherweise Leute mit einer solchen Gesinnung. Und das ist ja jetzt keine kleine Organisation, ne? Es sind, ich habe die Zahl vergessen, ich bin leider so schlecht mit Zahlen, aber das sind weit über 100.000 Polizisten da drin organisiert. Und in Pennsylvania sind es im Verhältnis mehr als anderswo. Und Pennsylvania ist der Gründungsstaat der modernen Fraternal Order of Police. Ja, und da sind sie zahlenmäßig eine echte Größe. Und was für unsere, ich meine, hier ist alles bei weitem auch nicht in Ordnung, aber was für unser Rechtsverständnis doch sehr seltsam ist, ist, dass es möglich ist, dass eine solche Standesorganisation der Polizei direkt mit Geld bestimmte Kandidaten in der Rechtsprechung unterstützt, mit massiven Finanzspritzen, die dann natürlich sich ihrerseits veranlasst fühlen, die Rechtsprechung so ausfallen zu lassen, dass es der Fraternal Order of Police gefällt. Ja, und das bezahlt Richter, die Polizei bezahlt die Wahl von Staatsanwälten, die Polizei bezahlt die Wahl von Staatsanwälten, die später Richter werden und oft im selben Fall entscheiden, den sie vorher angeklagt werden. Das heißt, es ist ein ganzes gruseliges Kuddelmuddel von Abhängigkeiten, wo einem schwindelig wird. Ja. Sie hat, denke ich mal, auf einige Beispiele im direkten Zusammenhang mit Mumia Abu-Jamal hingewiesen, wo die Fraternal Order of Police sich über die Jahre immer wieder engagiert hat, um Leute aus ihren Jobs zu bringen oder eben Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Kannst du uns da vielleicht nochmal ein Beispiel auch aus der Obama-Ära nennen? Weil da gab es ja einen Riesenskandal. Ja, da gab es den großen Skandal, dass er, jetzt habe ich vergessen, wie das heißen sollte, dass er ein extra Ministerium, eine Stelle schaffen wollte. Den Beauftragten für Menschenrechte. Genau. Und dafür hatte er einen Mann namens Ndegbele auserkoren, der lange im NAACP, also der größten schwarzen Bürgerrechtsorganisation der Vereinigten Staaten, aktiv gewesen war, dem alle nachgesagt haben, dass er das nötige Maß an diplomatischem Geschick, an Wissen, an Unparteilichkeit und an Auftreten hätte, um das ideal zu machen. Und die FOP hat direkten Einfluss auf die Obama-Administration genommen, weil ihnen das nicht geschmeckt hat, weil ein solches Ministerium hätte ein grelles Schlaglicht auf die Machenschaften der FOP, vor allen Dingen in Pennsylvania, geworfen. Und sie haben erreicht, dass das ganze Ministerium nicht gegründet wurde und dass dieser Mann abgesägt wurde. Ja, es Mit hat, der es hatte ja auch einen Zusammenhang mit Mumia Abu-Jamal, denn der Legal Defense Fund des NAACP, der vertritt ja unter anderem oder stellt ja die Verteidigung von Mumia Abu-Jamal. Und dieser Mann, Debo Akdebele, ich bin nicht ganz sicher, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, der war ja als Rechtsanwalt für den NAACP tätig. Der hat ja wichtige Antitodesstrafenverfahren, wo es um verfassungsrechtliche Grundfragen ging, vor dem Supreme Court vertreten. Also auch juristisch sehr qualifizierter Mensch, der auf höchster juristischer Ebene der USA verhandelt hat. Und sie sagten, er sei der quasi, weil er in derselben Organisation, die Zehntausende von Menschen in den verschiedenen Institutionen dieser Organisation umfasst, er sei der Anwalt von Mumia Abu-Jamal gewesen. Und alle Demokraten, die unter Obama dafür gestimmt hätten, also gerade die Senatoren, diesen Mann einzusetzen, würden einen Cop-Killer unterstützen. Ja, Das war also die damals der haben. Spin, wie diese Menschenrechtsstelle, die Einrichtung dieser Menschenrechtsstelle und auch dieser Mann, der die bekleiden sollte, da von der FOP aus dem Amt gehoben wurden, weil der Begriff Cop-Killer im Zusammenhang mit afroamerikanischen Aktivistinnen, linken Aktivistinnen, der scheint ja eine besondere Ausstrahlungskraft auf die amerikanische Rechte zu haben. Hat Johanna dazu irgendwas erzählt? Ja, natürlich. Sie hat erzählt, wie dieser Begriff installiert worden ist in demselben Moment, wo Schwarze das Wahlrecht bekommen haben, als Propaganda-Instrument, Also in den 1960er Jahren im Süden der USA. als Propaganda-Instrument, um Schwarze Menschen zu verunglimpfen. Also sie hat hergeleitet, wie dieser Begriff Cop-Killer, den es vorher so gar nicht gab, umstandslos das Feindbild ersetzt hat, was vorher der schwarze Mann, der eine weiße Frau vergewaltigt, abgeben musste. Das ist jetzt praktisch ersetzt durch den schwarzen Mann, der einen weißen, meist weißen Polizisten erschießt. Und das Feindbild ist so kultiviert worden, dass wenn du nur das Wort Cop-Killer sagst, dann kriegen die meisten Leute das schon Feind. Also, gesellschaftspsychologisch gesehen ein wichtiger Bestandteil der White Supremacy, der Absicherung der weißen Vorherrschaft, die in den Absolut. USA ja seit der Kolonialzeit durchgehend betrieben wird. Absolut. Totale Gehirnwäsche. Ja. Wir kennen aus jüngerer Vergangenheit vielleicht noch Hillary Clinton, die von den Super Predators gesprochen hat, auch ein rassistisch konnotierter Begriff. Super Predators, Jugendliche, meist Kinder of Color, die in irgendwelche Verbrechen verwickelt gewesen sind. Damit hat sie ja ihre Karriere gemacht mit dem Einsperren anderer Leute, genauso wie ihr Mann Bill Clinton. Und dieser Begriff Cop-Killer, der ist insofern sehr zynisch in seiner rassistischen Konnotierung, weil rein statistisch gesehen sind es deutlich mehr weiße Menschen als schwarze Menschen, die Polizisten in den USA erschießen. Trotzdem ist das Bild, was alle Leute haben, wenn von Cop-Killern geredet wird, nicht dieser Dann Song von Ice-T, sondern afroamerikanische junge Männer, ja. ein wütender schwarzer junger Mann, das ist Ja, ein Kopf. und ja, Mumia Abu-Jamal wird von der FOP und inzwischen ja auch den meisten großen Medien in den USA permanent als solcher tituliert, obwohl an seiner Tatschuld, Daniel Faulkner erschossen zu haben, ja massive Zweifel bestehen. Ich meine, es ist unstrittig, das ist juristisch festgestellt, dass er kein faires Verfahren hatte. Die Frage ist nur, wann und ob er überhaupt jemals ein reales Revisionsverfahren erhalten wird. Ja, und der FOP ist es jetzt wirklich tragischerweise zum x-ten Mal gelungen, eine Chance, die Mumia für ein Verfahren hat, wieder zu torpedieren und vielleicht überhaupt zu boykottieren. Also in dem Moment, wo zum ersten Mal seit 38 Jahren eine reelle Chance besteht, dass er ein neues Verfahren bekommt, weil endlich mal ein Richter entschieden hat, dass er dazu das Recht hat, in dem Moment gräbt die FOP, die sehr findige Leute haben muss, ein uraltes Gesetz, das in irgendeiner Ecke rumliegt, aus, um einen Prozess in Gang zu setzen, der fast nie vorkommt. Diese sogenannte King's Bench Petition, da hat uns dein Bruder vor zwei Wochen schon hier in der Sendung erklärt, was das ist. Das stammt noch aus der Kolonialzeit und wurde wahrscheinlich vergessen, aus der Verfassung von Pennsylvania rauszustreichen. Ja, so wie in der hessischen Verfassung immer noch die Todesstrafe steht. Ja, naja, das ist erstaunlich, weil das ist ja sozusagen eine direkte Petition an den Königshof, den es offiziell in den USA so zumindest nicht gibt. Und manche US-Amerikanerinnen und Amerikaner waren ja auch bisher immer dem Eindruck, dass ihr Unabhängigkeitskrieg ein antimonarchistischer war, ja, und sind nun überrascht herauszufinden, dass man nach wie vor an welche Könige auch immer irgendwelche Petitionen richten kann. Ich glaube, wir müssen hier nicht in die Details gehen, denn das hat dein Bruder sehr, sehr gut erklärt vor zwei Wochen hier. Ich denke, regelmäßige Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv werden das gehört haben. Wer nicht, kann sich gerne unseren Podcast von vor zwei Wochen anhören. Da ist das alles detailliert drin erklärt. Dieser juristische Griff in die Mottenkiste, also wortwörtlich in die Mottenkiste, das muss sehr verstaubt sein, weil es so gut wie nie angewandt wird in den USA. Und es gibt nur wenige der alten US-Bundesstaaten, die dies überhaupt kennen, diese King's Bench Petition. Klar ist auf jeden Fall, dass Mumias Verfahren erstmal für einige Monate auf Eis gelegt ist. Hat denn Johanna sich auch mit den Leuten unterhalten? Gab es zum Beispiel praktische Ideen? Was könnte man jetzt von hier aus tun, um den Kampf um Freiheit für Mumia Abu-Jamal von hier aus zu unterstützen? Ja, uns hat sehr gut gefallen und ich denke, die Idee wird jetzt noch zünden bei uns. Sie haben dort die Idee entwickelt. Mumia wird ja am 24. April 66 Jahre alt, genauso alt wie ich, deswegen weiß ich es immer auswendig. Und ihre Idee ist, dass sie die Zahl 66 nehmen und sagen, now we create 66 places of solidarity. Und natürlich hoffen wir, es werden viel mehr. Das heißt, man kann ein Ort der Solidarität sein und etwas beitragen zu der großen Online-Kampagne, die wir starten wollen, um zu zeigen, wer ist dieser Mann für uns, warum ist das wichtig für uns, was bedeutet er uns, warum stehen wir dafür ein? Es wird ja nun wahrscheinlich etwas schwer umsetzbar, denn zumindest wir in Berlin haben hier die Situation, dass Demonstrationen und politische Versammlungen faktisch verboten sind. Es gibt zwar Methoden, wie Versammlungen unter 50 Leuten im Augenblick noch legal zu sein scheinen, aber sie werden verunmöglicht durch die Realität. Also klassische Demonstrationen in dem Sinne werden ja wahrscheinlich in absehbarer Zeit eher schwer sein. Gab es da auch andere Ideen? Ja, diese Idee war eigentlich vor allen Dingen anders von Anfang an. Nämlich das, was den Leuten natürlich am meisten muss. Und sie haben mit ihm sind dabei, in Windeseile eine neue Webseite extra dafür zu machen, ist, wenn man online sehen kann, wer unterstützt Mumia. Und das ist der Ort, an den wir in der nächsten Zeit sowieso hin ausweichen müssen, weil wir uns natürlich den Mund nicht verbieten lassen. Wir müssen uns nicht auf der Straße versammeln, wir können uns sozusagen im Internet versammeln und dort die Orte kreieren. Okay. Ich habe im Internet bereits gesehen, auf Twitter ist mir das aufgefallen, dass es ein Hashtag gibt, Mumia66. Mhm. Also interessierte Hörerinnen und Hörer können mit dem Hashtag vielleicht auch schon erste Ideen finden oder wenn sie selber welche entwickeln, die auch verbreiten. Jetzt wäre meine nächste Frage, vielleicht nochmal weg von den Inhalten der Veranstaltung. Es sollte ja eine ganze Tour sein. Ihr in Heidelberg wart in der vergangenen Woche der erste Station dieser Tour. Mhm. Inzwischen wissen wir, dass einige der Termine ausfallen werden. Zum Beispiel am Montag fiel bereits in Hannover aus. Heute am Mittwoch, wo wir diese Sendung hier hören, fällt die Veranstaltung in Chemnitz aus. Morgen wäre sie in Berlin geplant gewesen. Auch diese Veranstaltung fällt aus. Bei den anderen wissen wir es gerade nicht so genau, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall, gibt es denn die Möglichkeit, Johanna nochmal irgendwie in Zukunft hier live zu erleben? Denn ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen komisch ist, so eine Online-Veranstaltung zu machen, oder? Wie war dein Gefühl? Wie haben das Publikum auf Johanna reagiert? War es möglich, sich auszutauschen? Und ja, es ist total toll. Also die Leute haben ja unterschiedliche Erfahrungen damit und ich weiß ja, dass viele Leute berechtigte Bedenken haben wegen Datenschutz, wegen Big Brother is watching you everywhere. Das ist ja alles ein berechtigtes Hindernis, sich online zu präsentieren. Aber wir haben schon öfter gute Erfahrungen damit gemacht und also wir in Heidelberg auch in anderen Organisationen, die in Europa weit agieren. So eine Online-Konferenz sozusagen ist eigentlich fast wie in echt. Also man sieht sie deutlich auf dem Bildschirm bzw. auf der Leinwand. Wenn man das will, kann sie einen auch sehen, also ins Publikum schauen, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, braucht es nicht zu sein. Aber sie hat Fragen gestellt und die Leute haben Fragen beantwortet. Sie hat auch Fragen gestellt werden. Und die Leute haben Fragen beantwortet und sind auch Fragen gestellt. Was hat sie denn für eine Frage gestellt? Sie hat zum Beispiel gefragt, ich würde gerne wissen, warum ihr einzelnen Leute, die ihr dort sitzt, überhaupt für Humia kämpft. Ihr sitzt in Deutschland, das ist, sagen wir mal, ein bisschen sehr weit weg. Was interessiert euch davon überhaupt? Und nach dem ersten Schrecken, dass man jetzt selber was sagen soll, ist das auch gut gelaufen. Die Leute haben sozusagen erklärt, wie ihr Bezug ist. Ja. Und das sind Zeiten, wo die breite Öffentlichkeit sich in Grippepanik befindet. Ja, das war schön. Und sie hat auch gesagt, und das war auch schön, wow, this is really amazing. The United States and Europe are locking down. The whole world is locking down. And now you 13 people are sitting here discussing Mumia. Wow. Also das hat ihr auch großen Auftrieb gegeben. Hier die ganze Welt macht dicht und ihr trefft euch trotzdem. Da muss doch was dran sein. Ja. Ich hoffe ja sehr, dass sie dann irgendwann, wenn sich das hier mit dem Corona-Ausnahmezustand gelegt hat, auch in der Lage ist, hierher zu kommen. Gibt es da schon Pläne? Ja, es wie hat meine uralte Nachbarin gesagt, boah, weiter geht's immer. Und auch das wird vorübergehen. Und im Moment peilen wir an, Anfang Juni vielleicht, also im Moment muss man ja mit konkreten Plänen vorsichtig sein, aber wir planen den Frühsommer und wir freuen uns hier in Heidelberg sehr darüber, dass die AI uns auch zugesichert hat, das sozusagen einfach zu verschieben und dort, wann immer wir das beschließen, auch finanziell und mit Unterstützung wieder einzusteigen. Das ist großartig. Ja. Gut, das heißt, wir werden nicht nur von der FOP daran behindert, den Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal zu befreien, sondern jetzt kommt durch die Corona-Geschichte auch noch dazu, dass wir uns nur noch im Internet versammeln. Aber wir werden uns dann irgendwann wieder treffen und den Faden auch auf der Straße real draußen wieder aufnehmen. Ja, ja, wie hieß es immer, wir wachsen mit unseren Aufgaben und so ist es. Annette, ich danke dir für diese Information. Okay, sehr gerne. Ja, viel Erfolg weiterhin. Vielleicht sagst du nochmal die Webseite an, wo Menschen, die sich für Mumia interessieren, dich und andere Organisationen und Gruppen finden können und sich generell informieren können. Sehr gerne, das ist www.freiheit-für-romia.de. Und das für mit UE geschrieben, weil im Internet keine Umlaute existieren. Ich danke dir, mach's gut, schöne Grüße nach Heidelberg. Danke auch, tschüss. Sense of Auch wenn er jetzt erstmal wegen Corona ausgesetzt ist, so läuft doch ab dem 1. März 2020 die Genehmigung für einen Castortransport von Sellafield nach Biblis. Um dafür schon mal nachdenklich warm zu laufen, gibt es nun den ganzen März über den Castor-Kalender, und zwar vom Radio gegen alles, unsere Kolleginnen und Kollegen hier in den Freien Radios in Berlin. Und in diesem Castor-Kalender blicken sie zurück an jedem Tag des Monats auf die vielfältigen Widerstandsformen der Anti-Atom-Bewegung aus den verschiedenen Jahrzehnten. Das Radio gegen alles ist Teil des Freien Radios Berlin, im Internet zu finden unter fr-bb.org. Und wir spielen euch jetzt mal Aufnahmen des 14., 15. und 16. März, die Kalenderblätter aus dem Castor-Kalender vor. Geschichten aus dem Castor-Kalender. Ab dem 1. März gibt es eine Transportgenehmigung für den Castor-Transport von Sellafield nach Biblis. Zur Inspiration erinnern wir an den vielfältigen Widerstand gegen die Atomindustrie. 14. März 1979. Beginn der Flachbohrung zur Baugrunduntersuchung in Gorleben. An diesen und den folgenden Tagen laufen im Wendland, aber auch in vielen anderen Städten Demonstrationen, Kirchenbesetzungen, Blockaden und andere Behinderungsaktionen. Die nächsten Tage könnt ihr hier noch ein paar Mal was davon hören. Geschichten aus dem Castor-Kalender. Ab dem 1. März gibt es eine Transportgenehmigung für den Castor-Transport von Sellafield nach Biblis. Zur Inspiration erinnern wir an den vielfältigen Widerstand gegen die Atomindustrie. 15. März 1983. Sehr geehrter Kunde, die kritische Entwicklung auf dem Energiesektor zwingt uns leider dazu, von Ihnen heute eine Sonderabgabe zur Sicherung der zukünftigen Stromversorgung zu erheben. So beginnt der Text auf einem Flugi mit amtlichem Kopf der Hammer Stadtwerke, dass Atomkraftgegnerinnen in die Briefkästen der Stadt stopften. Kommunikationsguerilla. Geschichten aus dem Castor-Kalender. Ab dem 1. März gibt es eine Transportgenehmigung für den Castor-Transport von Sellafield nach Biblis. Zur Inspiration erinnern wir an den vielfältigen Widerstand gegen die Atomindustrie. 16. März 1986. Gestern demonstrierten 100 Menschen in Karlstein an der hessisch-bayerischen Landesgrenze gegen die dort errichtete Atommüllverbrennungsanlage. Absurde Idee in der Atomwirtschaft. Soweit die Aufnahmen von Radio gegen alles aus dem Castor-Kalender. Die Sendung ist vorbei. Ich wollte eigentlich noch was machen. Geht nicht. Ich verabschiede mir unseren Podcast. Den findet ihr auf radioaktivberlin.nostate.net. Verbreitet den gerne weiter. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er frei ist. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.